ganz anders bei unseren beiden Bürgermeistern. Altbürgermeister von Oberlainach wird es in Zukunft nicht mehr geben. Daher bitte ich für beide um einen Sonderapplaus. Wir wollen hoffen, dass Sie uns als bleibendes Andenken an unsere schöne Gemeinde Oberlainach noch recht lange erhalten bleiben. Wenn die Zusammenlegung erfolgt ist, werden wir Sie beide zu Ehrenaltbürgermeistern von Oberlainach ernennen. Die Urkunden hierfür habe ich schon in Druck gegeben. Nachdem ich über 20 Jahre Jachtpächter von Unterlainach gewesen bin, möchte ich nicht versäumen, unsere Gäste aus Unterlainach unter der Anführung von Bürgermeister Ostemer zu begrüßen. Ja, so vergeht die Zeit. Heuer sind es genau 24 Jahre, dass ich Pächter von Unterlainach geworden bin. Und damals war ich 16. Gleptkenner. In der Hoffnung, dass das Zusammenleben der beiden gemeinsam sich fruchtbar entwickelt, wünsche ich Ihnen allen ein frohes und fröhliches Heimatfest 1977. Sehr verehrte Damen und Herren, ich darf unseren Schirmherrn, Herrn Waldemar Findmann, für seine Worte recht, recht herzlich danken. Ich brauche hier nichts hinzuzufügen, er hat es also richtig treffend gesagt. Als Anerkennung für die Übernahme der Schirmherrschaft anlässlich unseres zweiten Heimatfestes darf ich Ihnen, Herr Findmann, ein kleines Präsent überreichen als Dank und Anerkennung. Herzlichen Dank. Ihre charmanten Gatten einen Blumengruß. Sehr verehrte Damen und Herren, ich darf Sie nun auch im Namen des Orchesters recht herzlich begrüßen. Es singen und spielen wir Sie die lustigen Egerländer unter Leitung von Karl Erhard. Ich darf Sie heute Nachmittag durch unser musikalisches Programm führen. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen und gute Unterhaltung und einen guten Durst. Wir bringen nun anlässlich des zweiten Heimatfestes den Marsch Alte Kameraden. Thank you. Sehr verehrte Damen und Herren, eine Durchsage. Der Kutscher aus Teilheim macht eine Dorfrundfahrt. Pro Person kostet 1 Mark. Er soll sich hier, wer eine Rundfahrt mitmachen wollen, es können auch Kinder sein, hier am Musikpodium melden. Dankeschön. Im Namen des Festausschusses möchte ich mich recht herzlich bedanken bei all denen, die zum Festzug beigetragen haben. Einen ganz herzlichen Dank gilt unserem Bürgermeister für seine viele Arbeit, wo er den Zug des Heimatfestes gehabt hat. Ich überreiche Ihnen als Dank ein kleines Präsent. Ich möchte noch eine Person nicht vergessen. Es ist unsere Gemeindesekretärin, Frau Jesberger, die ja auch aufgrund der Schreibarbeit viel Arbeit gehabt hat. Ich bitte Sie, am Musikpodium ein kleines Präsent abzuholen. Dankeschön. Sehr verehrte Damen und Herren, ich freue mich ganz besonders für diese kleine Ehrung. Und Sie haben das Richtige ausgewählt. Es ist Musikertreibstoff. Dankeschön. Sehr verehrte Damen und Herren, bevor ich Ihnen die nächsten Titel ansage, ein Hinweis auf Ihr leibliches Wohl. Ich kann ganz besonders empfehlen, unsere spezielle Brotzeit auf den Holzteller serviert, den wir selbst hergestellt haben, mit einer Widmung. Gruß aus Oberleiner. Dann haben wir noch anzubieten 1A Hähnchen. Machen Sie bitte regen Gebrauch. Nun geht es weiter im Programm in Heavy Sound von James Last. Den Fliegermarsch, dann den Hit Ratatada und zum Abschluss den Rock'n'Roll Express am Schlagzeug Ernesto Obens de la Grande. Ich bitte um Ihre geschätzte Aufmerksamkeit. Thank you. Sonderapplaus für unseren Solisten Ernesto Obenz de la Grande. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, auf geht's zum Schummeln. Alles singt und schummelt mit bei Ai, ai, ai, die Kors ist frech. Ai, ai, ai, die Kors ist frech, die Kors ist frech, die Kors ist frech. Ai, ai, ai, ai, die Kors ist frech, die Kors ist frech. Die Kors, die hat einen hörnenden Fuß, hörnenden Fuß. Und in den Fuchs, das macht der Stein, es sei Stoff der Höchstus. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, die Kurs ist weg, die Kurs ist weg, die Kurs ist weg. Ai, ai, ai, ai, die Kurs ist weg, die Kurs ist weg. Die Kurs, sie hat zwei grüne Hörner, grüne Hörner, grüne Hörner. Die biegen wir drauf, das ist doch viel schöner. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, die Kurs ist weg, die Kurs ist weg, die Kurs ist weg. Ai, ai, ai, ai, die Kurs ist weg, die Kurs ist weg. Die Kurs, sie hat zwei Dollar am Hals, Dollar am Hals, Dollar am Hals, das ist der ganze, ganze Stolz. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, die Kurs ist weg, die Kurs ist weg, die Kurs ist weg. Ai, ai, ai, ai, die Kurs ist weg, die Kurs ist weg. Die Kurs hat bloß ein Blatt Schwänzle drum, Schwänzle drum, Schwänzle drum, damit sie singt. Geh auf das Abkommen, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, die Kurs ist weg, die Kurs ist weg, die Kurs ist weg, ai, ai, ai, ai, die Kurs ist weg, die Kurs ist weg. Die Kurs, das ist der Kühl, Leutner, ihr Kuh, Leutner, ihr Kuh, Leutner, ihr Kuh, doch sie meckert bloß und macht einmal Mut. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, die Kurs ist weg, die Kurs ist weg, die Kurs ist weg. Ai, ai, ai, ai, die Kurs ist weg, die Kurs ist weg. Und unterm Schwanz, da muss noch was sein, muss noch was sein, muss noch was sein, da steckt der Stein, da sein Donnerkeil rein. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, die Kurs ist weg, die Kurs ist weg, die Kurs ist weg. Ai, ai, ai, ai, die Kurs ist weg, die Kurs ist weg. Und hätten der Schneider nicht reingesteckt, dann wäre der Schneider die Kurs nicht verrückt. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, die Kurs ist weg, die Kurs ist weg, die Kurs ist weg. Ai, ai, ai, die Kurs ist weg, die Kurs ist weg. Heute!